Laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap News bildeten am 11. August die Wonbuddhisten und Bewohner der Gemeinde Seosong vom Unterkreis Seojeon im Kreis Songju vom Bezirk Nordgyeongsang einen Sturmtrupp für die Verhinderung der Stationierung von zusätzlichen Saatabschussrampen durch die Regierung und traten in den Kampf ein. Nach einer Meldung der südkoreanischen Zeitung Hanguk-Gyeongje vom 13. August negierten die Organisationen und Büros Südkoreas, die gegen Saat kämpfen, das positive Urteil der Regierung über den Einfluss des amerikanischen Raketenabwehrsystems Saat auf die Umwelt.